Halbwindsgewittern, in rauchgeschwängerter, stichiger Luft, aufgesogen in einer Masse Gleichgesinnter, unter den monotonen Hammerschlägen maschineller Musik, Rausch und Ekstase. Rausch und Ekstase.